Ein richtiger Münchhausen, dem hohe und höchste Persönlichkeiten, Geschäftsleute, Richter, Politiker, Minister auf dem Leim gingen und sich von dem trickreichen Plauderer betören und benutzen ließen. Für einige dieser Leute, unter anderem den ehemaligen Außenminister und Parlamentsvorsitzenden Leopold Graz und dem Innenminister Karl Blecher, bedeutete die Karriere des Herrn Udo schließlich das Ende ihrer politischen Karriere und Sturz ins Nichts. Aber zurück in den Gerichtssaal, wo sich Publikum, vor allem die Presse, drängen, in einem geschworenen Prozess, der wohl Monate andauern und für Schlagzeilen sorgen wird. Es geht um Mord und es geht um versuchten Versicherungsbetrug. Was nach dem Untergang der Lucona alles geschah, das füllt hunderte Seiten eines Bestsellers als Sittenbild des Nachkriegs Österreich. Proksch behauptet nämlich, Besitzer einer wertvollen Uranmühle gewesen zu sein, die mit der Lucona auf dem Meeresgrund verschwand. Mit einer Schadensersatzforderung von 30 Millionen Mark konfrontiert, stellte die betroffene Versicherung Nachforschungen an, die bald Arges zum Vorschein brachten. Erstens stellte sich heraus, dass die Ladung keineswegs eine Uranmühle gewesen sein konnte, sondern wertloser Schrott. Zweitens, dass sich der Herr Udo vom österreichischen Bundesheer mittels seines Freundes, des Verteidigungsministers und anderer Kontakte illegal Sprengstoff verschafft hatte. Auch der Kapitän der Lucona meldete die schwere Explosion an Bord, hatte das Schiff in wenigen Minuten versenkt auf höchst verdächtige Art und Weise. Jedoch werkten die Justizbehörden Anfang der 80er Jahre unter schweren Handicaps. Versuche gegen Herrn Udo wegen des Mordverdachts zu ermitteln wurden immer wieder niedergeschlagen oder verschleppt. Auch wenn die Zeitungen und Zeitschriften seitenlang berichteten, Udos treue Freunde an den höchsten Schalthebeln der Macht, vereint in dem exklusiven Club 45 in der Zuckerbäckerei Demel, hielten die Hand über den Schützling. 1985 wurde Proksch zum ersten Mal in Untersuchungshaft genommen, ging jedoch wenig später frei, als er gefälschte Papiere aus Rumänien über die angebliche Uranmühle vorlegen konnte. Im März 1988 wurde schließlich erneut die Untersuchungshaft verhängt und Udo Proksch flüchtete. Proksch hielt sich auf den Philippinen auf und sonst in aller Welt, bis er am 2. Oktober des Vorjahres am Wiener Flughafen äußerlich völlig entstellt festgenommen wurde. Inzwischen ist die Zahl von Udo-Freunden dezimiert worden. Minister, Richter, Staatsanwälte, die in dem bisherigen Verfahren die Gesetze bogen, dass die Balken krachten, haben den Hut genommen. Aber viele zittern über das, was Herr Udo noch auspacken könnte, wenn er redet. Er selbst hat sich in einem Interview als Kriegsgefangener bezeichnet, Gefangener eines österreichischen Gesellschaftskrieges. Die von zwei voneinander unabhängigen medizinischen Einrichtungen erstellt wurden und für den Fall der Unterbringung in einem Haftkrankenhaus Haftunfähigkeit bestätigen. Honeckers behandelnder Arzt, Professor Peter Althaus, hatte in einer ausführlichen Stellungnahme seinen Patienten für nicht haftfähig erklärt. Das resultiere aus zwei Operationen während des letzten halben Jahres. Wegen eines Gallensteinleidens im August 1989 und am 10. Januar dieses Jahres infolge einer Nierenkrebserkrankung. Sein schlechter Gesundheitszustand sei außerdem gekennzeichnet durch einen angegriffenen geistigen Zustand, Depressionen sowie durch Blutungsstörungen. Zitat, die Vereinigung der Deutschen wird niemals und von niemandem grundsätzlich in Frage gestellt. Zitat Ende. Das war so aus dem Munde von Michail Gorbatschow bisher nicht zu hören gewesen. Noch vor wenigen Wochen beim Malta-Gipfel mit Bush hatte der sowjetische Staats- und Parteichef erklärt, die deutsche Frage stehe nicht auf der europäischen politischen Tagesordnung. Signalisiert nun seine Äußerung heute beim Besuch von DDR-Ministerpräsident Motrow eine grundlegende Kurskorrektur oder versucht Gorbatschow nur einer Entwicklung gegenzusteuern, die er mit der Warnung andeutete, die Frage einer deutschen Einheit dürfe nicht auf der Straße entschieden werden? Aus Moskau dazu Anmerkungen von Klaus Belde. Schon am Vormittag ließ Gorbatschow erkennen, dass die Geschichte so wörtlich bereits ihre Korrekturen einbringt. Auf keinen Fall, so versicherte er, dürfe man die Interessen der Deutschen schmälern, wenn er sich auch dagegen verwahrte, die deutsche Frage auf der Straße zu lösen. Boudreau ließ dann am Nachmittag die Katze aus dem Sack. Nicht eben in packenden Worten, sondern trocken und eher umständlich, so wie es seinem pommerschen Naturell entspricht. Es sei über Fragen der Vereinigung beider deutscher Staaten diskutiert worden, so sagte er. Es sei davon auszugehen, dass dieser Prozess in Etappen vor sich gehen werde, dass er zur Stabilität in Europa beitragen werde und dass er im Interesse der Deutschen in beiden Staaten liegen würde. Gerade die europäische Stabilität aber hatte die sowjetische Führung zuvor durch einen solchen Schritt gefährdet gesehen. Es sei jetzt notwendig, sich der Frage der Einheit, so Modrow, mit Entschiedenheit zuzuwenden. Was die bereits von ihm vorgeschlagene Vertragsgemeinschaft betreffe, so könne die auch schrittweise konföderative Züge annehmen. Auch Gorbatschow, so Modrow weiter, schließe eine solche Perspektive nicht aus. Ausgehen müsse dieser Prozess jedoch von beiden deutschen Staaten selbst. Das entspreche dem Recht auf Selbstbestimmung. Der Gast aus der DDR verschwieg nicht die Gründe für dieses plötzliche Vorpreschen in Sachen deutscher Einheit. Die andauernde Massenabwanderung aus dem ostdeutschen Staat. Doch ganz ohne Bedingungen mochte Modrow nicht ins Horn der deutschen Einheit stoßen. Von Wiedervereinigung, das heißt einem Staat in den Grenzen von 1937, kann und darf nach seinen Worten nicht die Rede sein. Er verband das mit einem nachdrücklichen Bekenntnis zur polnischen Westgrenze an Oder und Neiße. Selbstverständlich dürfe dieser Prozess auch weder die Interessen der vier Mächte noch die der europäischen Völker insgesamt verletzen. Und er wird auch nach Modrows Vorstellungen nicht über Nacht zu erreichen sein. Dagegen sprechen die noch immer bestehenden militärischen und wirtschaftlichen Zusammenschlüsse in Ost und West. Und noch eines stellte Modrow klar. Die DDR will sich von ihrem westlichen Nachbarn nicht einfach einverleiben lassen. Schließlich gäbe es dort Dinge, die in der Bundesrepublik nicht so sehr zu finden seien. Eine niedrige Kriminalitätsrate etwa und ein solidarischeres Verhältnis der Menschen untereinander. Wenn das alles nicht, so ließe sich ergänzen, auch bald dem Einigungsprozess zum Opfer fallen wird. Darüber herrscht bei den Vertretern der vier Mächte sowie in beiden Staaten ein gewisses Einverständnis. Mit diesen Worten skizzierte der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow heute vor Journalisten die Position der Sowjetunion zur deutschen Frage. Eine Position, die weitgehend als Änderung der bisherigen Politik Moskaus aufgefasst wird. Diesen Aussagen Gorbatschows vorangegangen war ein Gespräch mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow, der seit gestern Abend zu einem Kurzbesuch sich in der sowjetischen Hauptstadt aufhielt und unter anderem auch seinen Amtskollegen Nikolai Ryzhkov traf. Den Eindruck, dass die sowjetische Führung mehr als noch vor einigen Wochen bereit sei, sich mit dem Prozess der Einigung der beiden deutschen Staaten abzufinden, vermittelte Modrow dann auch in einer anschließenden Pressekonferenz. Er sagte, es stand aber zur Diskussion, ausgehend vom Willen der Bürger in der DDR und auch in der BRD, in Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes, Fragen der Vereinigung beider deutscher Staaten zu sehen im Rahmen eines europäischen Prozesses und bedingt durch historische und gesellschaftliche sowie ökonomische Realitäten auch davon auszugehen, dass dieser Prozess in Etappen vor sich gehen wird, so wie das zur Stabilität in Europa beitragen und im Interesse der Deutschen in beiden deutschen Staaten liegen würde. Andererseits betonte Modrow mehrfach die enge Freundschaft zwischen der DDR und der Sowjetunion. Die DDR sei Bündnispartner im Warschauer Pakt und aufgrund der bestehenden Verträge eingebunden in eine enge Zusammenarbeit. Ebenfalls hob er bei der Schilderung der Beziehungen die wirtschaftlichen Bindungen hervor, die man nicht zerreißen dürfe. Dieser engen Anbindung an die Sowjetunion, so Modrow, könne einhergehen ein behutsamer Prozess der Einigung der beiden deutschen Staaten im europäischen Sinne. Die Regierungserklärung, die ich im November abgegeben habe, zielte auf die Herstellung einer Vertragsgemeinschaft und ging davon aus, dass darin auch schrittweise konföderative Züge enthalten sein können. Ich gehe heute auch davon aus, dass selbstverständlich darin nur eine Etappe Einschritt liegt, und dass darüber hinausgehend weitere vor sich gehen, die auch den Charakter einer Konföderation abzeichnen und gestalten können. Aus seinen Ausführungen wurde deutlich, dass Modrow bei der wohl realistischen Darlegung der Situation im Kreml keineswegs auf Widerspruch stieß, sondern eher auf Verständnis. Der gesamte Prozess müsse sich vollziehen im europäischen Rahmen, auf der Grundlage der europäischen Friedensordnung. Eine neuerliche Helsinki II-Konferenz könne helfen, diese Entwicklung so durchzuführen, dass sie für niemanden eine Bedrohung darstelle, sagte Modrow. Dass die Interessen der Deutschen nicht geschmälert werden dürften, hatte Gorbatschow ebenfalls in dem Interview am Vormittag erklärt. Die Geschichte habe bereits ihre Korrekturen angebracht. Kaum wieder in Ost-Berlin zurück, gab Hans Modrow weitere Erläuterungen ab. Es ist selbstverständlich auch über Inhalte auf diesem Gebiet miteinander diskutiert worden. Ich habe vor allem meine Ideen, meine Überlegungen dort zur Sprache gebracht, habe empfunden, dass die sowjetische Seite eigentlich hier mitgehen kann, mitgehen wird, dass über eine Vertragsgemeinschaft auch konföderative Züge und Wege in einer solchen Entwicklung eingebunden sein werden. Es geht aus der sowjetischen Sicht um Erwartungen. Und das, glaube ich, ist es, was dort deutlich gesagt worden ist, nämlich die Erwartung, dass nicht Nationalismus sozusagen die Basis dieses Prozesses ist, sondern dass Verantwortung gegenüber den europäischen Staaten, gegenüber den Nachbarn, gegenüber Europa Inhalt aller Überlegungen bleiben muss. Auch Bundesaußenminister Genscher zu einem Kurzbesuch am Abend in Paris vermied es überdeutlich, von einem Kurswechsel Gorbatschows in der deutschen Frage zu sprechen. Schon in der Erklärung, die Außenminister Shevardnadze in Brüssel abgegeben hat, und auch in einem jüngsten Zeitungsaufsatz des Außenministers wurde deutlich, dass die Sowjetunion im Prinzip nichts gegen die deutsche Einheit einzuwenden hat, dass es ihr um die Modalitäten geht. Das heißt also, wie der deutsche Vereinigungsprozess sich vollziehen kann, ohne dass damit die Stabilität in Europa und natürlich auch die sowjetischen Sicherheitsinteressen berührt werden. Und hier muss in der Tat der KSZE-Prozess und das Angebot einer westlichen Stabilitätspartnerschaft einen Rahmen schaffen, der den deutschen Vereinigungsprozess als Beitrag zu mehr Stabilität in Europa wirken lässt. Augenmaß und Behutsamkeit, das waren vor Wochen noch die Begriffe, die stets im Zusammenhang mit der deutschen Frage, dem Weg zur deutschen Einheit, fielen. Heute ist vielerorts nichts mehr davon zu hören. Zielstrebigkeit scheint angesagt, nicht mehr das Ob, sondern nur noch das Wann und Wie seien offen. Da gibt es dann auch schon gedankliche Sandkastenspiele zur Frage der Blockzugehörigkeit, und die zeigen erneut unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der Bonner Regierungskoalition. Peter Quay. Wann immer die deutsche Wiedervereinigung diskutiert wird, erhebt sich die überaus wichtige, schwer zu beantwortende Frage, ob das Vereinigte Deutschland oder ein Deutschland aus zwei konföderierten Staaten noch Mitglied der NATO oder des Warschauer Paktes sein können. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Willy Wimmer, CDU, hat heute ein beachtenswertes Strategiepapier über dieses Thema in Bonn vorgelegt. Wimmer, der durch mehrere direkte Kontakte mit dem sowjetischen Verteidigungsminister Jasow das Sicherheitsdenken der Perestroika aus erster Hand kennengelernt hat, bietet als vorausschauendes Konzept an, das wiedervereinigte Deutschland soll Mitglied der NATO sein, weil die Sowjetunion und die Staaten des bisherigen Warschauer Paktes von der Stabilität der NATO profitieren würden. Wegen der inneren Ordnung, wegen ihrer Mitgliedschaft in EG und NATO seien die Bundesrepublik und auch später ganz Deutschland ein grundlegend stabilisierendes Element in ganz Europa. Wimmer. Wenn wir uns heute die Entwicklung der NATO ansehen, dann ist die UdSSR stärker als manche in unserem eigenen Land davon überzeugt, dass die NATO für sie eine äußerst hilfreiche Funktion übernehmen kann. Es kommt deshalb für uns darauf an, auch in diesen bewegten Zeiten, die tragfähigen gemeinsamen Überlegungen, die wir in der Vergangenheit angestellt haben, nicht nur in die Zukunft hinüber zu retten, sondern davon auszugehen, dass die Form der Konsultation und der Absprache im Westen, wie wir sie auf diesen drei Gebieten, innere Ordnung, NATO und Europäische Gemeinschaft gefunden haben, in der Tat auch der Zugang für eine friedvolle Perspektive in Europa ist. Im Einzelnen sehen die Überlegungen Wimmers so aus: Die Sowjetunion zieht sich mit ihren Soldaten aus den Paktstaaten auf eigenes Territorium zurück, allein aus der DDR 420.000 Mann. Die Amerikaner aber bleiben in Europa im Interesse der Sowjets, wie Wimmer sagt, weil die USA als Hauptmacht der NATO eine Stabilitätsgarantie an Moskau geben können. Beide Seiten, heute NATO und Warschauer Pakt, wachsen in eine neue, rein politische, koordinierende Rolle hinein um an einem Europa mitzubauen, das seine Sicherheit immer weniger mit militärischen Mitteln gewährleisten will. Abrüstung und damit Geldersparnis gehen Hand in Hand mit dieser Entwicklung. Die Stabilitätsgarantie, so Wimmer, sei dann nicht gegeben, wenn sich die Amerikaner aus Europa zurückzögen, wenn etwa die Auflösung des Warschauer Paktes von der Auflösung der NATO abhängig gemacht würde. In Gesamtdeutschland würde es nach Wimmer eine gemeinsame Armee aus Bundeswehr und Volksarmee geben, in begrenzter Zahl natürlich und immer mit Blick auf enorme militärische Reduzierungen bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen. Wimmer sieht sich mit dieser Strategie auch nicht im Widerspruch zu Außenminister Genscher, der pauschal gesagt hat, Wiedervereinigung und Mitgliedschaft in der NATO seien nicht vereinbar. Wimmers Überlegungen zielen auf einen späteren Zeitpunkt. Die außenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Michaela Geiger, widersprach Genscher heute deutlich, allerdings auch im Sinne von Wimmer. Die NATO habe sich bisher als Stabilitätsfaktor für den Frieden in der Welt erwiesen. Die Inhaftierung des schwerkranken früheren DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gestern stieß auf viel Unverständnis. Und die humanitären Erwägungen waren es dann auch, die heute 36 Stunden später zur Freilassung führten. Eine Anklageerhebung wartet ohnehin auf ihn. Doch zunächst hat der 77 Jahre alte Honecker Aufnahme in einem kirchlichen Pflegeheim bei Bernau gefunden. Die evangelische Kirche hatte Honecker ja Unterbringung angeboten, als der Auszug aus Wandlitz anstand. Aus Ost-Berlin, Ulrich Leithold. Das Stadtgericht hat die Beschwerde des Generalstaatsanwalts zurückgewiesen und Erlass eines Haftbefehls abgelehnt. Herr Honecker ist frei. Mit diesem kurzen Fernschreiben teilte Rechtsanwalt Professor Wolfgang Vogel dem ARD-Studio in Ost-Berlin die Entlassung seines Mandanten, des früher mächtigsten Mannes der DDR, aus der Untersuchungshaft nach gut 30 Stunden mit. Der 5. Strafsenat des Stadtgerichts Berlin führte zur Begründung seiner Entscheidung aus, dass auch unter Berücksichtigung der Schwere des gegen Honecker erhobenen Schuldvorwurfs letztendlich der Gesundheitszustand des Beschuldigten einer Inhaftierung entgegenstehe. Der Entscheidung lägen ärztliche Stellungnahmen zugrunde, die von zwei voneinander unabhängigen medizinischen Einrichtungen erstellt wurden und für den Fall der Unterbringung in einem Haftkrankenhaus Haftunfähigkeit bestätigen. Gestern früh war Honecker aus der Ostberliner Universitätsklinik Charité entlassen und sofort festgenommen worden. Er wurde auf direktem Weg ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Rummelsburg gebracht. Honeckers behandelnder Arzt, Professor Peter Althaus, hatte in einer ausführlichen Stellungnahme seinen Patienten für nicht haftfähig erklärt. Das resultiere aus zwei Operationen während des letzten halben Jahres. Wegen eines Gallensteinleidens im August 1989 und am 10. Januar dieses Jahres infolge einer Nierenkrebserkrankung. Sein schlechter Gesundheitszustand sei außerdem gekennzeichnet durch einen angegriffenen geistigen Zustand, Depressionen sowie durch Blutungsstörungen. Dennoch war der Generalstaatsanwalt der DDR, Hans-Jürgen Josef, zu einer anderen Entscheidung gekommen. Er hielt den 77 Jahre alten ehemaligen Staats- und Parteichef für hafttauglich. Das hatte er auch gestern vor der Volkskammer erklärt. Heute nun hatte überraschend der zuständige Haftrichter des Stadtbezirksgerichts Berlin-Mitte die Inhaftierung Honeckers nicht bestätigt. Gründe dafür wurden offiziell nicht mitgeteilt. Es darf jedoch vermutet werden, dass der Haftrichter sich der medizinischen Beurteilung von Honeckers behandelndem Arzt angeschlossen hat. Generalstaatsanwalt Josef legte dagegen Beschwerde ein. Honecker blieb vorerst in Untersuchungshaft, da der DDR-Chefankläger eine Verlängerung der Inhaftierung um 24 Stunden erwirken konnte. Beschuldigt wird Honecker des Hochverrats, der Verletzung der Menschenrechte, der Wahlfälschung, schwerwiegender Einschränkung der Medienfreiheit sowie Vergeudung von Volksvermögen. Mit der juristischen Vertretung des Ex-SED und Staatschefs ist sein langjähriger, enger Vertrauter Rechtsanwalt Wolfgang Vogel betraut, außerdem dessen Kollege Friedrich Wolf. Der zeigte sich überrascht und erfreut darüber, dass ein Richter der Entscheidung des Generalstaatsanwalts widersprochen habe. Das sei ein Zeichen von Rechtsstaatlichkeit. Das Beharren des Staates auf Inhaftierung leitete der Anwalt Honeckers aus einem Nachgeben gegenüber Rachegefühlen der Bevölkerung ab. Kritik kam auch von den Sozialdemokraten in der DDR. Es gehe nicht an, dass sich die Staatsanwaltschaft über ein medizinisches Gutachten hinwegsetze, ohne ein eigenes Gutachten vorlegen zu können. Der frühere Beauftragte der DDR-Regierung für die Auflösung des Amts für nationale Sicherheit, besser bekannt als Stasi, der Ex-Beauftragte Peter Koch also, hatte Mitte des Monats seinen Posten verloren. Unfähigkeit war ihm vorgeworfen worden, nun ist er in Haft, wegen Amtsmissbrauch. Die Auflösung der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin wird seit dem aufsehenerregenden Sturm auf den Gebäudekomplex am 15. Januar von einem Bürgerkomitee überwacht. soweit dies möglich ist. Heute legten Vertreter der Gruppe auf einer Pressekonferenz eine Art Zwischenbilanz vor, mit interessanten Einzelheiten. Rudi Mews war dabei. Das Komitee wirkte heute bei seinem ersten Gang an die Öffentlichkeit im Internationalen Pressezentrum Berlin-Ost hoffnungslos überlastet. Auf die Frage einer Journalistin, wie viele Akten denn überhaupt anfielen, antwortete Superintendent Joachim Rissmann von der Evangelischen Kirche, nach Zahlen könne man dies gar nicht beziffern. Aber es sei Rücken an Rücken, eine Reihe von 12 Kilometern Länge, 12 mal 1000 Meter also. Man könne sie jetzt unmöglich sichten, so Rissmann weiter, sondern nur sichern. Selbst der Pressesprecher des Beauftragten der Regierung zur Auflösung des Amtes bestätigte, dass diese Aufgabe der Demobilisierung einer Armee entspreche. Jeden Tag, so Hannelore Köhler vom Bürgerkomitee Berlin, würden 800 bis 900 ehemalige Stasi-Mitarbeiter entlassen. Jeder zu Entlassende aber hätte Anspruch auf einen Stempel in seinen Sozialversicherungsausweis, denn sonst könnte er keine andere Arbeit aufnehmen. Die Revolution erstickt in Bürokratie. Noch sind allein in Berlin-Ost noch etwa 20.000 Stasi-Leute nicht entlassen. Das Misstrauen in der Bevölkerung ist dementsprechend ungebrochen. Da kursieren weiter Gerüchte über das Abhören von Telefonen oder auch über geheime Kellergänge, die sich dem Blick der Bürgerkontrolleure bisher noch gar nicht geöffnet hätten. Gerüchte. Das Komitee mag sie weder bestätigen noch dementieren. 99 Kontrolleure sind es im Ganzen von der Arbeit in ihren Betrieben freigestellt, die einstweilen den Lohn weiterzahlen. Ingenieure und Techniker, Pfarrer und auch Berater aus Dresden oder Potsdam, wo die dort kleineren Stasi-Einrichtungen bereits aufgelöst sind. In der Zentrale, die wie in Beton gegossene Angst wirkte, wie Rissmann sagt, ist das offensichtlich schwieriger. Das Komitee hofft, dass wenigstens der Gebäudekomplex, der im Volumen dem Palast der Republik im Zentrum Berlins entspricht, alsbald in andere Hände gelange, dass sich dort beispielsweise die bisher verstreuten Rathausbüros von Berlin-Lichtenberg zusammenfassen lassen oder dass eine hervorragende Poliklinik sowie eine Kinderklinik nun der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden können. Diese ehemals Stasi-eigenen Milliardenwerte in die richtigen Hände zu geben, ist ebenso eine komplizierte Aufgabe für Jahre wie die erst später anstehende Sichtung der Aktenberge. Ortszeit, da hatte nämlich die Cable News Network, eine der großen Fernsehstationen aus Moskau, berichtet, dass Gorbatschow womöglich vom Amt des Parteivorsitzenden zurücktreten könnte. Und die Unsicherheit über die Konsequenzen für die Wirtschaft dieser Nachricht lähmte und beflügelte dann den Aktienmarkt, der aber insgesamt dadurch einen Stoß nach unten bekommen hat und heute mit weiteren Kursverlusten auf breiter Front endete den Tag. Der Dow Jones, der Index der 30 wichtigsten amerikanischen Industriepapiere, gab heute um 10,14 Punkte nach. Er steht jetzt bei 2543,24. Der Umsatz war recht rege, 183 Millionen Aktien wechselten am heutigen Tage den Besitzer. Die Nachrichten aus Moskau und die möglichen Konsequenzen daraus sorgten am Devisenmarkt für eine Art Zuflucht in den Dollar. Der stieg gegenüber der D-Mark verglichen mit gestern um mehr als 2,5 Pfennig und liegt jetzt wieder deutlich über 1,70. 1,7020 mussten gegen Ende des Devisenhandels in New York für den Greenback für die amerikanische Währung gezahlt werden. Gorbatschow ist in der Frage der Einheit Deutschlands über seinen eigenen Schatten gesprungen, hatte er die Deutschen bisher stets auf die Geschichte verwiesen und dabei den Blick ins nächste Jahrhundert gerichtet, so bestreitet er jetzt nicht mehr, dass die Frage auf der europäischen Tagesordnung steht. Doch wichtiger ist seine Feststellung, die Vereinigung der Deutschen werde niemals und von niemandem prinzipiell in Zweifel gezogen. Damit hat der Kreml-Chef in einer entscheidenden Phase deutscher und europäischer Politik eine konstruktive Position eingenommen. Das Westfalenblatt in Bielefeld führt aus, neue unerwartete Töne aus Moskau, Staatschef Michail Gorbatschow hat eine Kehrtwende in der sowjetischen Deutschlandpolitik vollführt. Angesichts der vielfältigen inneren nationalen Schwierigkeiten im Vielvölkerstaat Sowjetunion ist die Äußerung zu diesem Zeitpunkt sehr mutig. Gorbatschow geht damit an die Grenze des aus seiner Sicht Möglichen. Es ist völlig ungewiss, wie die Führung der Roten Armee auf diese so schwerwiegenden Sätze reagiert. Hier werden von der eigenen politischen Führung entscheidende Positionen der Weltmacht in Frage gestellt. Es ist auch ungewiss, ob Gorbatschow mit seiner Ansicht die Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter sich hat. Deutschland, das ist immer noch was, dem man mit Vorsicht begegnen muss. Nach dem Westfalenblatt die Kölnische Rundschau, die sich so äußert: Was Generalsekretär Gorbatschow über die Zustimmung der Sowjetunion zur deutschen Vereinigung sagte, ist von hoher politischer Bedeutung, muss aber dennoch mit einiger Zurückhaltung bewertet werden. Gerade weil diese Erklärung keine konkreten Bedingungen enthält, mit keinen Vorbedingungen versehen worden ist, wird man davon ausgehen müssen, dass wir uns hier noch mit einer gewiss nicht geringen Anzahl von sowjetischen Wünschen auseinanderzusetzen haben. Abschließend ein Kommentarauszug zur Freilassung des früheren DDR-Staats- und Parteichefs Honecker aus der Untersuchungshaft. Die Westdeutsche Zeitung aus Düsseldorf bemerkt, damit kein Missverständnis aufkommt: Honecker gehört vor Gericht und nach seiner Verurteilung ins Gefängnis, wenn er haftfähig ist. Davor können ihn weder die 10 in der NS-Zeit im Gefängnis verbrachten Jahre, noch diese oder jene humane Tat als Politiker schützen. Das wäre ja noch schöner, wenn wieder nach der Devise, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen, verfahren würde. Aber der sowjetische Staats- und Parteipräsident Gorbatschow ist heute Spekulationen über einen angeblich bevorstehenden Rücktritt vom Amt des Parteichefs entgegengetreten. Vor Journalisten unterstrich Gorbatschow, er habe keine derartigen Absichten. Meldungen des amerikanischen Fernsehsenders CNN bezeichnete er bei einem Empfang für den designierten brasilianischen Präsidenten Collor de Mello als haltlos. Der US-Fernsehsender hatte berichtet, Gorbatschow wolle als Generalsekretär zurücktreten, um auf diese Weise der KP ihr Machtmonopol zu entziehen. Köln. CDU-Generalsekretär Rühe sieht Chancen für das Zustandekommen eines Wahlbündnisses der christlich-demokratischen Kräfte in der DDR. Gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk meinte Rühe heute, es habe hier in jüngster Zeit sehr bemerkenswerte Fortschritte gegeben. Er betonte, die CDU wolle den ihr nahestehenden politischen Parteien und Gruppierungen keine Marschroute vorschreiben. Darüber hinaus könne und wolle man nichts bewirken, was nicht auch in der DDR gewünscht werde. Berlin. Auf Beschluss der Bezirksvorstände der DDR-CDU von Karl-Marx-Stadt, Dresden und Leipzig ist ein Landesverband Sachsen gegründet worden. Nach Agenturmeldungen soll der erste Landesparteitag am 3. März in Dresden stattfinden. In der vergangenen Nacht ist der Bezirksvorstand der kommunistisch geführten SED-PDS in Leipzig zurückgetreten. Das Gremium und offenkundig auch mit Besorgnis verfolgt Washington die Berichte und Gerüchte um den sowjetischen Parteichef Gorbatschow. Der amerikanische Informationsfernsehsender CNN hatte gestern Abend aus Moskau berichtet, Gorbatschow wolle bei der Sitzung des Zentralkomitees nächste Woche sein Amt als Parteichef aufgeben und nur noch als Präsident amtieren. Parteichef solle entweder sein Vertrauter Alexander Jakowlew werden oder Ministerpräsident Rischkow. CNN berief sich auf eine, so wörtlich, gut informierte und gewöhnlich zuverlässige Quelle in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Der Sender ist die Nacht über bei seiner Behauptung geblieben, wiederholt in den halbstündlichen Nachrichtensendungen. Headline News, I'm David Goodnow. A bold move or a signal of desperation? CNN has learned Mikhail Gorbachev is considering resigning as head of the Soviet Communist Party while retaining his posts as president and head of parliament. Das offizielle Washington behauptet davon nichts zu wissen. Marlin Fitzwater, Sprecher des Weißen Hauses, erklärte, uns ist das neu, wir haben keinerlei Informationen. Allerdings gab Außenminister Baker den Gerüchten neue Nahrung, als er gestern den für nächste Woche geplanten Besuch in Moskau um einen Tag verstob. Statt Mittwoch und Donnerstag wird er Donnerstag und Freitag mit Sowjetaußenminister Schewardnadze zusammenkommen. Begründung des US-Außenministeriums, es ist einfach sinnvoller, die Sitzung des Zentralkomitees abzuwarten. Ein weiteres Indiz für die Sorge in Washington: Verteidigungsminister Cheney wurde gestern gefragt, warum es im neuen Rüstungshaushalt keine Abstriche an der strategischen Nuklearrüstung gebe. Seine Antwort sinngemäß, weil wir nicht wissen, wie lange Gorbatschow sich hält und wer nach ihm kommt. Die New Yorker Börse reagierte auf die Gerüchte mit einem kurzzeitigen Kurssturz, erholte sich dann aber wieder. In Washington also keine Bestätigung für den Bericht aus Moskau, viele Spekulationen und unter Experten auch die Meinung, wenn das stimmt, dann ist das nur ein besonders geschickter Schachzug Gorbatschows. Und da sollte man in der Sowjetunion nachfragen. Wir haben das getan und in Moskau heißt es zu dem amerikanischen Gerücht nur kurz Njet. Gorbatschow hegt keinerlei Rücktrittsabsichten. Aus Moskau, Klaus Belde. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat am Vormittag deutlich gemacht, dass er weiter im Amt bleiben will. Bei einem Fototermin mit dem designierten brasilianischen Präsidenten Collor de Mello wies Gorbatschow in Moskau einen Bericht des amerikanischen Fernsehsenders CNN zurück. Agenturberichten zufolge quittierte Gorbatschow diese Spekulationen mit den Worten, Ich habe nicht die Absicht, das zu tun. Niemand hat das behauptet und ich habe so eine Erklärung ganz gewiss nicht abgegeben. Alle Vermutungen dieser Art sind unbegründet. Auch ohne dieses persönliche Dementi macht die CNN-Meldung wenig Sinn. Gorbatschow wäre sehr schlecht beraten, wenn er ausgerechnet den Parteivorsitz aufgäbe. Auf diese Weise verlöre er nämlich seine wichtigste Machtbasis und zugleich die wichtigste Quelle seiner Legitimation. Auch wenn der Parteiapparat oft genug Probleme bei der Durchsetzung der Reformen bereitet, Gorbatschow kann auch nicht auf ihn verzichten. Das Parlament, der oberste Sowjet aber, wäre nur eine schwache Stütze. Wenn Gorbatschow nur darauf vertrauen müsste, geriet er sofort ins politische Abseits. Erst wenn die kommunistische Partei ihr Machtmonopol aufgäbe und auch in der Sowjetunion grünes Licht gegeben würde für die Einführung eines Mehrparteiensystems, erst dann könnte der oberste Sowjet wirkliches politisches Gewicht gewinnen. Doch dieser Punkt der politischen Entwicklung ist bisher nicht erreicht. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Wege könnte die Plenarsitzung des Zentralkomitees der sowjetischen Kommunisten Anfang der kommenden Woche bilden. Neben den Nationalitätenproblemen dürfte dann auch die weitere innenpolitische Reform in der Sowjetunion ein wichtiges Thema sein. Vermutlich verbunden mit einer Kraftprobe zwischen Reformanhängern und Reformgegnern. Es wäre überaus unwahrscheinlich, dass der gewiefte Taktiker Gorbatschow gerade in einem so wichtigen Moment das Ruder aus der Hand gäbe. Und was seinen Vertrauten und angeblichen Nachfolger Alexander Jakowlew betrifft, der ist wegen seines linken Kurses bei den Konservativen in der Parteiführung noch weit unbeliebter als Gorbatschow selbst. Er hatte kaum eine Chance, überhaupt gewählt zu werden. Im Blickpunkt zum Schluss die internationalen Pressestimmen, die heute Bettina Seifer zusammengestellt hat. Sprecherin ist Irene Habrecht. Nach dem Besuch des DDR-Ministerpräsidenten Modrow bei Staats- und Parteichef Gorbatschow in Moskau sehen die Kommentatoren der Auslandspresse einer deutsch-deutschen Vereinigung optimistisch entgegen. Der britische Independent schreibt, selbst Michael Gorbatschow hat nun die Unvermeidlichkeit der deutschen Wiedervereinigung akzeptiert. Er hofft, dass sie nicht auf der Straße entschieden wird. Es gibt nun einen Wettlauf gegen die Zeit, um das Problem zu lösen, bevor der ostdeutsche Staat zusammenbricht. Die Aktionen der immer ungeduldigeren ostdeutschen Menschen diktieren nun die Politik. Es ist eine Ironie, dass die Schwäche der Deutschen Demokratischen Republik als Staat die Hauptkraft sein sollte, die die Ereignisse bestimmt, meint der Independent. Die Times sieht die Ursache für Gorbatschows Zustimmung nicht ausschließlich in der Schwäche der DDR. Diejenigen, die die Entwicklung von Michail Gorbatschows Denken über die deutsche Frage verfolgt haben, werden nicht über sein scheinbar abruptes Eingeständnis überrascht sein, das im Prinzip niemand in Zweifel zieht. Solch ein Schachzug wurde in den vergangenen 2 Jahren immer wahrscheinlicher, seit Gorbatschow in einer Unterredung mit dem verstorbenen Franz Josef Strauß eine erste Andeutung machte, als er seine Überzeugung bekräftigte, dass die Deutschen eine Nation seien. Im vergangenen Juni kam der Sowjetführer nach Bonn, um das Recht aller Völker, einschließlich der Deutschen, zu bekräftigen, über ihr eigenes Schicksal entscheiden zu können. Seine neue Strategie läuft auf nichts weniger hinaus als auf die Aufgabe der sowjetischen Unterstützung für eine separate deutsche demokratische Republik zugunsten einer Revision der stalinistischen Politik, die darauf zielte, Deutschland aus dem westlichen Lager und die Amerikaner aus Europa zu drängen, schließt die Times. Das dänische Blatt Politiken geht einen Schritt weiter. Nachdem Gorbatschow es nicht mehr sinnvoll findet, für oder gegen die deutsche Wiedervereinigung zu diskutieren, sollten auch wir nur noch darüber sprechen, in welchen Formen sie stattfinden kann und was dies für die übrige europäische Politik bedeutet. Man kann sich wohl kaum ein wiedervereinigtes Deutschland bei Aufrechterhaltung der beiden Militärallianzen in ihrer jetzigen Form vorstellen. Ein Gesichtspunkt, dem etwa der westdeutsche Außenminister Genscher klar Ausdruck verliehen hat. Damit aber stellt sich die Frage nach dem künftigen Verhältnis Westdeutschlands zur westlichen Zusammenarbeit. Viele machen sich Sorgen darüber, was der Wunsch nach Wiedervereinigung für das Verhältnis Westdeutschlands zu seinen westeuropäischen Partnern bedeuten kann und welche Rolle ein vereintes Deutschland in Europa spielen wird. Der Politiken. Die Basler Zeitung meint, Moskaus Irritation gelte weniger den Akteuren in der DDR, sondern sehr viel übler wird in Moskau registriert, dass Bonn nun genau das betreibt, wovor Schewardnadze und vor ihm schon andere ausdrücklich gewarnt hatten, eine künstliche Forcierung des zwischendeutschen Prozesses und seine Abkopplung von den in Europa bestehenden Realitäten. In seiner Besorgnis darüber, dass die direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR von Tag zu Tag zunimmt, sah sich Schewardnadze nach seinen Brüsseler Sondierungsgesprächen im Dezember mit der gesamten europäischen Staatengemeinschaft einig. Soweit die Basler Zeitung. Ein anderes Kommentarthema ist heute das Gerücht um einen Rücktritt Gorbatschows als Parteichef. Der französische Quotidien spekuliert: Falls sich das Gerücht von gestern heute bestätigt, würde es bedeuten, dass Gorbatschow eine historische Wahl getroffen hat, nämlich die, mit der führenden Rolle der Kommunistischen Partei Schluss zu machen und in eine neue, genau genommen revolutionäre Phase der Perestroika einzutreten. Nach der Diktatur des Proletariats, die bereits seit langem in der Versenkung verschwunden ist, wäre die Reihe an der Diktatur der Einheitspartei, die zusammenbreche, meint der Quotidien. Der Figaro vermutet, es ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen jener genialen Schachzüge handelt, die Gorbatschow so gerne von den westlichen Medien zugeschrieben werden. Nachdem die Kommunistische Partei starker Kritik ausgesetzt war, könnte er Interesse daran haben, sich von ihr zu distanzieren. Durch die Betonung der vorrangigen Bedeutung seiner Präsidentenfunktion könnte er eine Legitimität erhalten, die ihm die Partei nicht mehr geben kann. Das ist aber zweifellos schwieriger, als er es sich vorgestellt hatte. Mit dem Abzug aus Afghanistan glaubte er, die Fehler Brezhnevs ausradieren zu können, aber gleichzeitig zerstörte er damit den Mythos von der Unbezwingbarkeit der Roten Armee. Mit seinen strategischen Rückzügen, die immer mehr wie ein Zurückweichen wirken, hat er der Welt das Bild von Zerbrechlichkeit vermittelt. Ob sich nun die Gerüchte über seinen Rücktritt von der Parteiführung bestätigen oder nicht, Gorbatschow wird die Initiative ergreifen müssen, und zwar schnell. Das nennt man allerdings manchmal eine Flucht nach vorn. Die französische Le Monde, die in der Ausgabe von gestern erstmals über Gorbatschows Absicht, die Parteiführung abzugeben, schrieb, konkretisiert: In weniger als einer Woche wird Gorbatschow alle Brücken hinter sich abgebrochen haben. Und er wird nur über einige Monate verfügen, um die Kontrolle der Situation wiederzugewinnen oder gänzlich zu verlieren. Aus der Offensive, die er am Montag, den 5. Februar, vor dem Zentralkomitee einleitet, wird die UdSSR in jedem Fall verändert hervorgehen. Falls Gorbatschow gewinnt, falls es ihm gelingt, ein Präsidialregime durchzusetzen und aus der Partei eine andere Partei zu machen, die sich dem Dialog mit anderen konkurrierenden Organisationen öffnet, wird er das Chaos für sein Land vielleicht verhindern können. Sollte er scheitern, wird es in der UdSSR keine politische noch staatliche Einrichtung mehr geben, die in der Lage wäre, das gewaltsame Streben nach Veränderung zu kanalisieren, die nationalistischen Konfrontationen zu mäßigen und andere Wege vorzuschlagen als die revolutionäre Explosion. In der Washington Post schreibt der schwedische Wirtschaftswissenschaftler und Diplomat Aslund über ein mögliches Scheitern Gorbatschows. Es gibt Hinweise, dass die Zeit bereits ausläuft für Präsident Gorbatschow. Trotzdem kann Glasnost in einigen Jahren Früchte tragen, genauso wie es die polnische Erfahrung zeigt, dass die Ära der Solidarität nun Früchte trägt. Je länger es Gorbatschow fertig bringt, an der Macht zu bleiben, desto leichter wird die künftige Erholung Sowjetrusslands eintreffen. Die Gründe für ein mögliches Scheitern Gorbatschows sieht Aslund im Widerstand der Wirtschaftsfunktionäre. Er schreibt weiter: Gorbatschows Versagen im Ausführen einer ökonomischen Reform ist vorrangig ein Versagen im Kampf um eine reformistische Mehrheit im Politbüro. Er ist und bleibt die Geisel der anderen Politbüromitglieder. Die Front taktiert, laviert, die Opposition wirft Iliescu nicht nur seinen Kommunismus vor, sondern auch eine neue Arroganz der Macht. Und heute kommen die Parteien am runden Tisch in Bukarest zusammen. Annelie Ute-Gabani vom Südostinstitut in München, was ist denn nun unter diesem Eindruck von dieser Runde zu erwarten? Das ist eine sehr schwere Frage, weil mir nicht klar ist, inwieweit die Leitung der Front zur nationalen Rettung angefangen hat einzusehen, dass die Strategie, die sie meiner Ansicht nach vom ersten Tag der Revolution getreten hat, vielleicht doch nicht mehr so weiter durchzuhalten ist. Was war denn die Strategie? Die Strategie war ganz deutlich von Anfang an, dass man erstens die Versorgung sehr schnell zu verbessern versuchte, der Versuch ist leider misslungen, und dass man zweitens die am meisten verhassten Gesetze und Maßnahmen, die unter Ceausescu erlassen worden waren, aufgehoben hat, und indem man sozusagen den gemeinsamen Hass auf Ceausescu weiter schürte, bei den Wahlen auf breitester Front im wahrsten Sinne des Wortes zu gewinnen. Und dass man in alter kommunistischer Tradition die meisten Parteien, die man in Rumänien zuließ, auf die Plattform der Front einzuschwören, wenn das ging. Und wenn nicht, dann eben die paar, die nicht mitmachen wollten, draußen vorzulassen. Frau Gabani, nun gibt es aber die Oppositionsparteien wieder zum Teil, teilweise neue. Und die werfen jetzt Iliescu vor, zum Beispiel gelenkte Demonstrationen, Mittel der Demagogie einzusetzen. Wie kann es denn da zu geregelten Wahlen, die ja für 20. Mai vorgesehen sind, kommen? Ja, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Entweder die Front rückt von ihrer Taktik ab und lässt einen wirklich freien Wahlkampf zu, und indem sie nicht, so wie sie das noch am Montag gemacht hat, Rollkommandos von offenbar gezielt eingesetzten Demonstranten gegen die Hauptquartiere der bürgerlichen Parteien losschickt. Ansonsten sehe ich eigentlich nur zwei Gefahren, und zwar, dass das rumänische Volk, das seine Opfer nicht umsonst gebracht haben will, sich weiter auflehnt und dass es irgendwann doch zu Zusammenstößen kommt, die bisher Gott sei Dank vermieden werden konnten. Und da steht dann das große Fragezeichen der Armee im Raum. Ist die Armee wieder mit dem Volk oder wird sie sich diesmal von der Front gegen das Volk einsetzen lassen? Befürchten Sie einen neuen Bürgerkrieg? Ich möchte dieses Gespenst gar nicht an die Wand malen. Ich sage nur, die Stimmung der Bevölkerung, wie ich sie einschätzen kann, sagt mir, dass die Menschen das nicht mehr hinnehmen werden. Sie werden weder einen prosowjetischen Kommunismus, wie ihn die Herren Brukan, Iliescu und Roman einzuführen gedenken, noch den alten Kommunismus, den nationalistischen Kommunismus wiederhaben. Und wenn die Herrschenden das einsehen und wenn der runde Tisch sozusagen auf dem Konsens diese Einsicht tagen würde, dann wäre etwas für alle Seiten gewonnen. Annelie Ute Gabani, Rumänien-Expertin vom Südost-Institut in München. Such a strange vibration.